Ja, herzlich willkommen euch allen im Namen der Gruppe gegen das EU-Grenzregime. Schön, dass ihr trotz des warmen Sommerwetters heute Abend hierher gekommen seid, den Raum gefunden haben, um mit uns gemeinsam zu einer kritischen Einschätzung über die Africa Partnership Conference zu gelangen. Deutschland übernahm am 30. November 2016 die Präsidentschaft der G20. Und als nahezu ersten Akt dieser neuen Präsidentschaft setzte es Afrika auf die Agenda. Afrika, was nun als Kontinent der Chancen bezeichnet wird. Die G20-Staaten fühlen sich nun berufen oder werden von Deutschland aufgerufen, die Entwicklung Afrikas zu fördern oder in die Hand zu nehmen. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Deutschland seine Vorstellung davon in dem Marshallplan für oder mit Afrika. Darin fallen Begriffe wie Partnerschaft auf Augenhöhe oder Reformpartnerschaften mit Reformchampions werden angekündigt. Minister Müller betonte sogar extra, dass diesmal der Plan nicht für, sondern mit Afrika stattfinden solle. Eigentlich ganz gute Ansätze, aber gleichzeitig befallen einem durchaus heftige Zweifel an den möglichen Auswirkungen von diesen vermeintlich wohlwollenden Worten. Die Idee eines deutschen Marshallplans für Afrika, für den ganzen Kontinent, kann nur als vermessen bezeichnet werden. Aber inwieweit dieser Plan neue Ansätze beinhaltet oder ob es nur Augenwischerei ist, inwieweit wir, was wir mit der neuen Tonart anzufangen haben oder wie wir die verschiedenen Akteure einzuschätzen haben, das wollen wir mit euch gemeinsam heute Abend diskutieren. Die Bundesregierung jedenfalls stellt ihre Vorstellung für Afrika auf den G20-Staaten vor und lädt dafür im Vorfeld zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli nach Berlin ein, am 12.13. zu der Afrika-Partnerschaft-Konferenz. Also eine Berliner Afrika-Konferenz. Und wir fragen uns natürlich, ob Geschichte sich wiederholt oder ob es Unterschiede gibt. Denn schon einmal vor 132 Jahren wurde in Berlin über die Entwicklung und die Zukunft Afrikas entschieden. Schon einmal unter deutscher Regie und schon einmal entlang von imperialen Interessen nationaler Staaten. Wir freuen uns heute Abend, Mari begrüßen zu können, der uns als Einstieg und als Grundlage für Diskussionen die Marshallplan analysieren und darstellen wird und auch weitergehende Aspekte beleuchtet. Herzlich willkommen. Mari ist Politikwissenschaftler und seit 15 Jahren bei der Informationsstelle Militarisierung aktiv. Seine Schwerpunkte sind Aufklärungstechnologien, Migrationspolitik und die EU-Afrika-Politik. Seine unter anderem letzten Publikationen beschäftigten sich mit dem Bundeswehreinsatz in Mali, der Entwicklung von Grenzschutztechnologien am Fraunhofer-Institut und dem Phosphatabbau in Afrika. Mit verschiedenen Terminen der Aktionswoche, wir haben einige ausgewählte auch hier hinten angebeamt und würden euch gerne vor allem die Demo am 10. Juni auf dem Potsdamer Platz, die gegen die Afrika-Partnerschaft-Konferenz stattfindet, ans Herz legen. Bevor ich nun an Mari übergeben werde, versuche ich noch kurz die historische Afrika-Konferenz zu skizzieren, als Folie quasi für das, was wir heute besprechen wollen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm der Wettlauf der europäischen Nationalstaaten um Afrika ein Tempo zu. Damit wuchsen natürlich auch die politischen Spannungen um die verschiedenen Einflusssphären. Besonders das Zentrum Afrikas, das Kongo-Becken, war heftig umstritten, denn es galt darum, halt, sich Handelswege offen zu halten, um die koloniale Ausbeutung besser bewerkstelligen zu können. In diesen Konflikten generierte sich der Reichskanzler Otto von Bismarck als Makler der verschiedenen Ansprüche und lud die imperialen Mächte, das waren damals die USA, das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Portugal, Russland, Spanien und Schweden-Norwegen im November 1884 zur sogenannten Afrika-Konferenz, die auch Kongo-Konferenz genannt wurde, nach Berlin ein. Afrikanische Vertreterinnen oder die Interessen von afrikanischen Menschen waren zur Konferenz nicht geladen. Gleich zur Eröffnung benannte Bismarck in kolonialistischer Weltsicht das als Ziel der Konferenz, Zitat, den Eingeborenen Afrikas den Anschluss an die Zivilisation zu ermöglichen, indem das Innere dieses Kontinents für Handel erschlossen werde. Das heißt, ökonomischen Nutzen der Kolonialmächte wird einfach gleichgesetzt mit Interessen und Wünschen der Kolonialisierten. Als die Konferenz am 26. Februar 1885 mit der Unterzeichnung der Kongo-Akte zu Ende ging, war für die beteiligten Staaten die freie Schifffahrt und der Freihandel auf den Flüssen Niger und Kongo gesichert. Ebenfalls sind Kriterien entwickelt worden zur gegenseitigen völkerrechtlichen Anerkennung von Kolonialbesitz. Dies löste wiederum einen gesteigerten Wettlauf auf um die noch nicht bisher besetzten Gebiete. 1876 befand sich nur 10% des Kontinents von Afrika in europäischer Hand. Allein 25 Jahre später hatten die Kolonialmächte geschafft, sich 90% des Territoriums unter den Nagel zu reißen. Und auch das Deutsche Reich sicherte seinen Platz an der Sonne und etablierte sich als Kolonialmacht. Europas Regierungen hatten bei der Berliner Afrika-Konferenz ihre Grenzen gezogen, ohne Rücksicht auf die dortige Bevölkerung oder ihre Lebens- und Herrschaftsorganisationen. Was die Berliner Konferenz jedoch in erster Linie in Afrika hinterließ, war nicht die Landkarte, sondern die umfassende Unterwerfungsphilosophie. Die afrikanische Bevölkerung wurde vollständig entrechtet und zum ersten Mal wurde ein gesamteuropäischer Entwicklungsauftrag gegenüber Afrika formuliert. Seit den Entkolonialisierungsprozessen versuchten auch die ehemaligen Kolonialmächte weiterhin ihre Dominanz und ihre Ausbeutungsmöglichkeiten in Afrika abzusichern. Diesmal weniger durch eine eindeutig gewaltsame Beherrschung, sondern eher durch neokoloniale Abhängigkeiten. Und die Frage ist auch für uns heute, und die ich an Mari dann weitergeben werde, ob die G20-Afrika-Konferenz in Berlin auch der Marshallplan als ein solcher derartiger Versuch angesehen werden kann. Ja, danke für die Einladung, auch danke für die Einführung. Die hat mir jetzt auch noch mal ein bisschen in gewisser Weise die Augen geöffnet. Ich war ja hier angefragt sozusagen, um dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung vorzustellen und zur Diskussion zu stellen. Und ehrlich gesagt fand ich das ja gar keine so gute Idee. Weil genau genommen werden solche Papiere, so Afrika-Konzepte der Bundesregierung, des Auswärtigen Amts, des BMZ, des Entwicklungsministeriums, werden quasi im Jahresrhythmus produziert und da stehen immer schöne Worte drin und da steht immer, ab jetzt müssen wir vieles anders machen. Und es wird so viel von einer grundlegend falschen Weltsicht darin eigentlich transportiert. Also die Annahme, dass jetzt ein Staat wie Deutschland, kapitalistische Staaten insgesamt so primär das Interesse der afrikanischen Bevölkerung im Auge hätten, dass es dann doch recht aufwendig ist, das wiederum zu dekonstruieren. Ich will das jetzt trotzdem machen, weil es explizit gewünscht war. Ich hoffe aber, dass man im zweiten Teil, möchte ich noch ein paar Beispiele nennen, dafür, was an früheren Beschlüssen von G7, G8-Gipfeln so umgesetzt wurden, und ein bisschen auch die Praxis beleuchten und nicht nur teilweise dann schon auch schönfärberische Geschwätz, das solche Papiere eben dominiert. Wenn man sich dann ernsthaft mit so einem Dokument auseinandersetzen will, dann muss man auch in den Text gehen. Das habe ich jetzt vor. Da ist so ein bisschen das Problem, dass gerade in dem großen Raum mit dem relativ kleinen Beamer ihr wahrscheinlich das meiste davon nicht werdet lesen können, aber keine Sorge, also macht euch da dann keinen Kopf, ich lese das auch die relevanten Stellen vor. Das hat auch den Grund, weil der Vortrag ja fürs Radio aufgezeichnet wird und ich hoffe, dass das dann letzten Endes auch ohne die Folien zugleich unterhaltsam und erhellend wird. Hinten sieht man jetzt erstmal das Titelblatt von diesem Papier und das Inhaltsverzeichnis. Ich muss sagen, auch im Vergleich zu anderen Papieren ist es nochmal besonders unstrukturiert, unklar in der Stoßrichtung. Das, finde ich, kommt auch schon im Titel ein bisschen zum Ausdruck. Afrika und Europa, neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Und die Unterüberschrift dann eben Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. Das ist eine rein deutsche Initiative, eine Initiative aus dem BMZ. Da gibt es noch keinen Abstimmungsprozess mit Europa, aber auch nicht innerhalb der EU. Und diese suggerierte gemeinsame Afrika und Europa existiert auch nicht. Das Papier fängt an mit 10 Thesen für einen Marshallplan. Danach kommt der Kern des Marshallplans, da wird dann formuliert, was alles zukünftig anders gemacht werden soll. Das ist, wie gesagt, trotzdem nichts Neues. Und dann werden eben nochmal so Säulen des Marshallplans und Fundamente des Marshallplans aufgelistet. Die sind dann in verschiedene Politikfelder unterteilt und die werden jeweils so quasi auf zwei Seiten, einmal wo wir stehen und wo wir hinwollen und was getan werden muss. Also einmal, wo wir sind und was getan werden muss. Und dieses, was getan werden muss, ist dann wieder aufgeteilt, was muss Afrika tun, was muss Deutschland tun und was muss international passieren. Das richtet sich dann abwechslungsweise eher an die EU und eher an die G20. Da sieht man schon so ein bisschen, dass so auch die Akteursrolle verschleiert ist, aber letzten Endes ist es eine deutsche Initiative und es wird dann doch wieder gesagt, was Afrika tun muss. Jetzt aber erstmal sozusagen möchte ich ein paar Schnipsel benennen von Sachen, die in dem Papier stehen, wo man erstmal denkt, ja, das ist ja ganz toll. Zum Beispiel steht da in These 5, also von diesen einleitenden Thesen, Afrika muss mehr sein als der Kontinent der Rohstoffe. Es steht an mehreren Stellen, dass die Zeit der Entwicklungshilfe und die Zeit der Geber und Nehmer abgelöst werden sollte. Man müsse aufhören, für Afrika zu sprechen. Afrika kann für sich selbst sprechen. Für mich als Antimilitaristen, ich habe natürlich aufgehorcht, als da wirklich klipp und klar stand, Einschränkung von Waffenexporten nach Afrika, insbesondere von Kleinwaffen. Also wenn es dann aber Einschränkung und insbesondere von heißt, dann kann man schon ahnen, dass es vielleicht eher darum geht, dass man kontrollieren will, wer wen bewaffnet. Es gibt einen sehr schönen Satz, wie ich meine, der heißt, die Jugend Afrikas weiß, welche Chancen junge Menschen in Europa haben. Also die meinen natürlich, dass sie alle ganz super Chancen hätten. Sie fordert für sich zu Recht die gleichen Chancen. Genau, das sind also mal so ein paar Beispiele und besonders schön finde ich den Kontrast am ersten Beispiel. Also da steht, Afrika muss mehr sein als der Kontinent der Rohstoffe und wirklich zwei Seiten später findet man eine Karte von Afrika, wo Afrika komplett aufgeteilt ist in drei Arten von Rohstoffvorkommen und sonstige Flächen und die dann auch als sozusagen ausbeutbare Flächen, Landwirtschaft, Naturschutzgebiete, Städte. Zu dieser Sprache von wir müssen weg von Gebern und Nehmern und Afrika soll für sich selbst sprechen, dem widerspricht natürlich die ganze Konzeption des Papiers, wenn da steht, die Ergebnisse dieser Konsultation werden wir im Rahmen der deutschen Präsidentschaft beim G20-Gipfel, da ist ein afrikanischer Staat dabei, im Juli und anschließend beim EU-Afrika-Gipfel im November 2017 als konkrete Vorschläge für die Beschlussfassung einbringen. Wir nutzen das Afrika-Jahr 2017, das hat Deutschland, die Bundesregierung unilateral ausgerufen, dieses Afrika-Jahr, als Startschutz für eine neue langfristige Afrika-Partnerschaft. Und ich finde dann auch noch interessant, dieses Modell, diese Grafik, die das sozusagen darstellen will, was der Kern des Marshallplans sein sollte. Und das ist dann auch so ein Drei-Säulen-Modell, das doch sehr daran erinnert, wie die EU selbst strukturiert ist, was auch jetzt, also kulturell jetzt natürlich irgendwie vorbelastet ist, dass man da die drei Säulen, die ein Dach tragen und tatsächlich sind diese, also diese Säulenarchitektur, ne, tatsächlich sind diese Säulen dann auch quasi gleichlautend mit den drei Säulen der EU, also Wirtschaft, Handel und Beschäftigung, Frieden und Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Einschränkungen von Waffenexporten, da habe ich ja schon angedeutet, das ist überhaupt nicht grundsätzlich gemeint, zum Beispiel findet sich als konkrete Forderung. Also das, was hier so mit den Punkten davor abgebildet sind, das sind immer die Sachen, die da stehen bei Afrika muss, Deutschland muss, international muss. Bei den konkreten Forderungen für Deutschland steht zum Beispiel durch eine Ertüchtigungsinitiative die Befähigung von Sicherheitskräften fördern. Also Ertüchtigung ist natürlich schon mal ein ziemlich unverschämtes Wort, das ist aber eine hochoffizielle Politikform. Seit 2016 findet sich im allgemeinen Haushalt des Bundeshaushalts einen Posten mit 130 Millionen Euro, auf die Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium zurückgreifen können, die allein dafür da sind, dass man Rüstungsgegenstände, auch Waffen, an Partnerstaaten liefert und dann die Bundeswehr gleich mitgeht und die Leute daran ausbildet, also ertüchtigt. Schwerpunktländer 2016 waren da Jordanien und Tunesien. Jordanien könnte sich jetzt zum Beispiel lohnen, falls Deutschland tatsächlich, Jordanien hat glaube ich 60 Panzer erhalten, geschenkt. Falls die Bundeswehr tatsächlich aus Incirlik abziehen sollte und stattdessen einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien bezieht, ist das sicher auch in Teilen als eine Gegenleistung dafür zu sehen. Eine andere konkrete Forderung jetzt an die EU war nach 2020 ein gesondertes EU-Finanzierungsinstrument für den militärischen Kapazitätsaufbau und die Finanzierung von Friedensmissionen aufbauen. Was das heißt, darauf werde ich nachher noch stärker eingehen, aber also sozusagen, dass das jetzt eine grundsätzliche Abkehr von Rüstungsexporten nach Afrika nicht bedeuten soll, dürfte daraus klar werden. Dieser von mir gelobte Satz vorher zu den gleichen Chancen, die die Jugend in Afrika für sich zu Recht einfordert, da gibt es vor allem eine Formulierung, die den relativiert. Da heißt es, Afrikas Jugend muss eine Zukunft in Afrika haben. Das ist ja in der Sache auch richtig. Das muss ich aber tatsächlich eingestehen. Also ich habe, merkt ihr ja auch, das Dokument durchaus kritisch gegengelesen. Da ist an ein, zwei Stellen von Migrationspartnerschaft die Rede. Es kommt halt auch aus dem BMZ. Da ist die Migrationsverhinderung nicht das Hauptthema. Aber tatsächlich in dem Papier selber wird jetzt die Beschränkung von Migration eigentlich nicht thematisiert, also nicht als Zielvorstellung formuliert. Was einer der größten Widersprüche zwischen Formulierung und Kerninhalt ist oder auch der Sprache im Ganzen, ist der Punkt, wo quasi moralisch begründet wird, dieses Eckpunktepapier, wo denn eben Artikel 1 des Grundgesetzes formuliert wird. Also unsere Kooperation mit Afrika, ne? Also das, da merkt man auch, wie unklar da die Sprecherinnenposition ist. Ne? Also da sagt man Afrika und Europa, aber an der Stelle wird dann doch wieder klar, also das ist jetzt auch nicht so untypisch, dass Deutschland für Europa spricht und sich selbst meint. Na, aber man bezieht sich so aufs Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und dann der generöse Satz, dies gilt für alle Menschen auch in Afrika. Was ich aber jetzt vor allem darstellen will, ist der Widerspruch dessen, was hier formuliert ist mit der Würde des Menschen und der konkreten Formulierung, Begründungen, warum man jetzt Armut, Säuglingssterblichkeit etc. in Afrika angeblich neu konfrontieren müsste. Wenn es zum Beispiel um die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten geht, heißt es da, dazu kommt, dass Frauen und Minderheiten oft ausgeschlossen sind und dann die utilitaristische Argumentation, obwohl die Fähigkeiten aller gebraucht werden, keine Gesellschaft kann es sich leisten, das Potenzial der Hälfte seiner Bevölkerung ungenutzt zu lassen. Ähnlich geht es, wenn es um die Jugend geht. Das größte Potenzial bietet aber Afrikas Jugend. Entscheidend wird sein, dass Afrika seine Möglichkeiten in eine demografische Dividende umwandeln kann. Also wir haben hier die ganze Zeit diese neoliberalen volkswirtschaftlichen Begriffe oder gar betriebswirtschaftlich. Spektakulär auch, wenn es um Hunger geht, also in Afrika ist der einzige Kontinent, wo die chronische Mangelernährung von Kindern ansteigt. Es droht das Heranwachsen einer verlorenen Generation. Die Investition in Ernährungsprogramme, vor allem für schwangere Mütter und Kleinkinder, ist die wichtigste Investition in die Zukunft. Also wer so spricht, muss von Würde der Menschen eigentlich nicht reden. Wenn es um Infrastruktur geht, zeigt sich eine ähnliche Prioritätensetzung. Etwa 32% der Bevölkerung Subsahara-Afrikas hat nach Angaben keinen Zugang zu Strom und nur die Hälfte hat Zugang zu sauberem Wasser. Das ist natürlich nicht gut, aber vor allem für die Wirtschaft ist eine verlässliche Versorgung mit Wasser und Energie rund um die Uhr essentiell. Diese Prioritätensetzung zeigt sich dann auch bei den verschiedenen Säulen. Also da habe ich jetzt quasi den Kopf reinkopiert, damit ihr auch seht, es fängt wirklich dran an. Wenn es um Frieden und Sicherheit geht, wird als erstes festgestellt, Frieden und Sicherheit sind Voraussetzungen für Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Das Gleiche bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Private Investitionen brauchen die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen, um sicherzustellen und so weiter. Also soweit jetzt erstmal ein bisschen die Dekonstruktion dessen, was an dem Papier vielleicht erstmal ganz gut klingt. Es eignet sich gut als Überleitung zum eigentlichen Kerngedanken oder Leitmotiv. Ich habe tatsächlich als Journalist, der ich ja auch irgendwie bin, da beim BMZ angerufen, bin auch an den zuständigen Pressesprecher weitergeleitet worden. Der hat mich auch irgendwie für einen Verbündeten gehalten. Weil ich habe eigentlich gemeint, naja, es gibt ja viel Kritik und damit habe ich eigentlich so eine neoliberale Kritik an dem Papier gemeint. Und eigentlich ist das doch alles umgesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, ne, also der Schulterschluss mit der privaten Wirtschaft ist das Leitmotiv dieses Dokuments. Das hat er wörtlich so gesagt. Das habe ich mir extra wörtlich so gemerkt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie man das als guter Journalist so macht. Also, gucken wir uns zwei der vorangestellten 10 Kernthesen ein. Die erste bringt vieles davon auf den Punkt. Das wird dann auch im Grunde ein bisschen redundant. Ich werde da trotzdem viele Beispiele noch vorstellen. Jobs schafft auf, also Investitionen für unternehmerische Entfaltung. Jobs schafft auf Dauer und im erforderlichen Umfang nicht der Staat, sondern die private Wirtschaft. Deshalb braucht Afrika weniger Subventionen und mehr private Investitionen. Dafür müssen förderliche Rahmenbedingungen vor Ort, aber auch neue Instrumente zur Mobilisierung und Sicherung von Investitionen geschaffen werden. Ergänzt werden sie durch Vorschläge für Steueranreize für Unternehmen, die dann in Afrika investieren, neue Anlageformen wie beispielsweise Afrika-Fonds und Infrastrukturanleihen. Die 9. These geht in eine andere Richtung, ist da in gewisser Weise noch ein bisschen klarer. Da heißt staatliche Entwicklungsgelder, Official Development Aid, allein sind nicht die Lösung. Stattdessen sollen diese Mittel zukünftig stärker Antreiber und Förderer privater Investitionen sein. Afrikanische Staaten müssen darüber hinaus deutlich mehr Eigenmittel mobilisieren. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar Beispiele, aus denen vielleicht auch klar wird, wie das gemeint ist. Also es ist mehrfach von der Hebelung privater Investitionen die Rede. Also man will sozusagen die Entwicklungshilfegelder nicht mehr an die Regierungen oder die Zivilgesellschaften oder die Betroffenen sozusagen geben, sondern die nutzen, um damit das Investitionen, das wirtschaftliche Engagement der eigenen Industrie und vor allem auch Finanzwirtschaft dort zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel, entscheidend ist es, eine verstärkte Mobilisierung des Privatsektors zu erreichen. Jeder Steuereuro hebelt ein Vielfaches an privatem Kapital. Investitionen werden dadurch auch für großinstitutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen attraktiv. Also das finde ich jetzt schon ganz nett, dass die da nochmal explizit genannt werden, weil denen unterstellt ja jetzt wirklich, glaube ich, niemand, dass er ihnen da das Wohl afrikanischer Kinder sozusagen handlungsleitend wäre. Also das ist ja das Kapital sozusagen. An anderer Stelle wird es ein bisschen konkreter. Entwicklungshilfegelder können als Garantieinstrument analog der Absicherung von Wirtschaftsexporten durch Hermes-Bürgschaften zur Absicherung privater Investitionen eingesetzt werden. Wer die Hermes-Bürgschaften kennt, ich kenne die ganz gut, der weiß, da geht es jetzt auch nicht um Anschubfinanzierung für kleinbäuerliche Landwirtschaft. Eine Hermes-Finanzierung kennt man vor allem für Rüstungsexporte, weil es da um so große Summen geht, dass die Empfängerstaaten das gar nicht in einem einzelnen Haushalt hebeln können. Das heißt, wenn man irgendwie Panzer oder Flugzeuge oder U-Boote an einen Drittstaat liefert, dann kostet es Hunderte von Millionen, diesen Drittstaat, und der muss das über 30 Jahre abzahlen. Nun könnt ihr sein, dass sich da mal die Regierung ändert und die sagt, nee, wir wollen eure Panzerflugzeuge nicht mehr und wir zahlen die auch nicht mehr. Und deshalb, damit solche Geschäfte in so einem riesigen Maßstab überhaupt zustande kommen, springt der deutsche Staat ein und bürgt dafür, dass dieses Geld auch tatsächlich bei der deutschen Industrie ankommt. Also es ist wichtig, das zu beleuchten, damit auch klar ist, da geht es dann um Megaprojekte, die so abgestützt werden sollen. Wie gesagt, die Formulierungen werden da redundant. Staatliche Entwicklungshilfegelder zur Mobilisierung privaten Kapitals einsetzen, Investitionsrisiken für deutsche Unternehmen senken, indem man Risikotransferinstrumente weiterentwickelt und ausbaut. Und was mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unklar ist, ist, was neue Anlageprodukte, Fonds und Anleihen für Privatanleger entwickeln, jetzt konkret bedeutet. Also setzt jetzt der deutsche Staat in Kooperation mit der Allianz und vielleicht noch Greenpeace einen Fonds für nachhaltig bewirtschaftete Wälder in Afrika auf, sodass dann der Kleinanleger auch ein bisschen am Landgrabbing sich beteiligen kann. Ich weiß es nicht, aber im Grunde genommen müsste es in so eine Richtung gehen. Wir haben diese Formulierung durchs ganze Dokument. Ich fand es dann ganz interessant noch, wo es um den Bereich Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung geht. Da heißt es, innovative Lösungen für soziale Sicherung mit der Finanz- und Versicherungswirtschaft ausbauen, Privatsektor mal wieder bei Risikoübernahme unterstützen, Rückversicherung für soziale Sicherungssysteme entwickeln, Kredite und Eigenmittel der Partnerländer für soziale Sicherung hebeln. Also man will sozusagen ja auch eine betriebswirtschaftlich basierte Grundlage von diesen an sich staatlichen Vorsorgeverpflichtungen. Früher hieß Bildung oder so, wurde mal als öffentliches Gut betrachtet. Bildung oder auch soziale Sicherung, Gesundheit ist natürlich kein öffentliches Gut, wenn das von der Allianz in Deutschland verwaltet wird. Genau, das war auch im Grunde schon die Vorstellung des Eckpunktepapiers. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Im Wesentlichen, also es gibt zwar einige gute Formulierungen vielleicht, mehr oder weniger. Paternalistisch ist es weiterhin. Es ist eine deutsche Initiative, mit der sich Deutschland da irgendwie im EU-Rahmen und bei den G20 positionieren will. Und im Grunde eine Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit in eine Außenwirtschaftsförderung, also in die Unterstützung der heimischen Industrie, des heimischen Kapitals bei der Erschließung afrikanischer Märkte umsetzen will. Wenn ich jetzt sage, eine Neuausrichtung, ist das nicht ganz wahr, weil das in Wirklichkeit auch schon seit Jahrzehnten stattfindet, aber es wird schon immer deutlicher formuliert. Es gibt da tatsächlich auch eine große Lobby, die da die ganze Zeit eigentlich die Entwicklungshilfe als Ganzes kritisiert, mit vielen richtigen Argumenten. Wenn man sich aber anschaut, sind es viele Leute, die da aus Konrad-Adenauer-Stiftung, FDP-Ecke kommen und die im Grunde so eine ganz neoliberale Ausrichtung haben, die jetzt in dem Dokument im Grunde auch drin steht. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Teil. Ich würde dann gern gleich zum zweiten Teil ein bisschen die Geschichte der G7, G8 und Afrika rekonstruieren, vor allem von dem her, was einfach tatsächlich stattgefunden hat.